Aussprache, Übung 2a. 1. Sehen, sehen. 2. Zack, Sack. 3. 2. Sei. 4. Zauber, sauber. 5. Zocken, socken. 6. Zahl, Saal.